Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe vor, noch einige Thesen zu der Rolle vorzustellen, die Religion spielt. Da wird es auch darum gehen, mal klarzustellen, was eigentlich Religion ist und wie das hiesige Verhältnis von Staat und Religion eingerichtet ist. Daraus lässt sich entnehmen, was es eigentlich auf sich hat mit jenen, gerade auch den Islam, mit Integrationsangeboten beglückenden Politiken der Regierung auf sich hat. Ich habe vorhin in der ersten Veranstaltung schon gesagt, und das ist sozusagen das Motto über der ganzen zweiten Veranstaltung, dass man den Moscheebau nicht verteidigen muss, wenn man etwas gegen den Ausgrenzungsrassismus der Republikaner, der Rechtspopulisten, der konservativen Kräfte unternehmen will. Die beiden Sachen fallen nicht zusammen, obwohl sich in der Linken, jetzt betätige ich mich schon wieder als Spalter und Sektierer, obwohl sich in der Linken genau diese Sorte von Zwangsparteinahme durchgesetzt hat. Immer dann, wenn es Opfer gibt, muss man für die sein. Nein, das muss man nicht. Man ist erstmal empört über das, was Täter tun. Das ist in allen Abteilungen. Das gilt auch für den Angriff der Anti-Islam-Konferenz am 20. September auf das, was der Islam darstellt. Da gilt es, den Angriff zurückzuweisen, sich über dessen Stoßrichtung, dessen Gründe, dessen falsche Gründe zu informieren und dann zu überlegen, was man daraus für Schlussfolgerungen zieht. Eine ganz andere Frage ist dann immer, was hält man eigentlich von jener Religion, der dann da dieses Haus gebaut wird? Es ist ja nicht irgendein Haus, es ist ja eine Kirche des Islam, also eine Moschee, die ist dazu da, für diese Religion zu agitieren, für diese Agitatoren, für diese Religion auszubilden. Und wenn man dann etwas gegen Religion überhaupt hat, inklusive des Islam, ist man auch auf Moscheebauten überhaupt nicht gut zu sprechen. Und zwar aus ganz anderen Gründen nicht gut zu sprechen, als es die Rechtspopulisten und andere rechte oder konservative Kräfte vortragen. Das ist umso notwendiger, sich damit getrennt zu befassen, weil ich auch in sehr vielen Publikationen, die jetzt zu diesem Anti-Islam-Kongress erschienen sind, schon gelesen habe, und Christoph Butterweger hat es ja nochmal eben auch unterstrichen, dass so etwas wie Religionsfreiheit zu verteidigen sei, weil Freiheit, in dem Fall der Religion, inklusive der Meinung, so einen guten Klang hat. Wir sind ja so ein großer Freiheitsstaat. Dass der Moscheebau hierzulande grundgesetzlich oder religionsgesetzlich erlaubt ist, ein Zeichen von Toleranz sei. Und dass der islamische Religionsunterricht eingeführt werden soll, wird gleichermaßen durchaus als Zeichen von Rücksichtnahme auf ausgegrenzte Minderheiten, Zeichen von Menschenfreundlichkeit und Toleranz gewertet. Ich meine, dass diese moralischen Einordnungen die Sache nicht treffen. Und ich möchte mal folgendermaßen anfangen. Man muss sich mal klar machen, das ist vorhin auch zu kurz gekommen, dass der ganze Ausgangspunkt der Integrationsbemühungen und Integrationspolitik, die sich auf den Islam konzentriert, neben den ganzen Ausländern, einen negativen Ausgangspunkt hat. Im Ausgangspunkt negativer Natur ist. Das Bekenntnis zum Einwanderungsland, was die Regierungsparteien genötigt worden sind abzugeben, ist nichts anderes als die Feststellung, dass man halt diese 3,7 Millionen sollen sein Moslems, also diese Menschen mit anderer Kultur und anderer Religion, die zum Teil noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, in ihrer großen Mehrheit nicht wieder los wird. Diesen negativen Ausgangspunkt hat Integrationspolitik. Das ist dem zu entnehmen, wie sie in den ganzen vergangenen 20, 30 Jahren mit Ausländern umgegangen sind. Eine Verschärfung des Ausländergesetzes, des Asylgesetzes, jagte die nächste. Von daher ist das, was sie jetzt machen, Integrationspolitik mit dem Angebot an Integration der Religion, Subsumption der Religion unter Artikel 7 der Religionsfreiheit, Angebot, Staatsbürgerschaft in Deutsch zu erwerben, weil es dieselben Parteien sind, zwangsläufig nicht als Kehrtwende in der Politik zu begreifen, sondern als ihre Fortsetzung. Und das erste Argument da ist das, was ich eben gesagt habe. Ja, es ist negativer Natur, wir werden die nicht mehr los. Heißt immer, am liebsten würden wir sie noch loswerden. Hat zum Ausgangspunkt, das sind andere, die gehören einem anderen Kulturkreis an, die gehören einer anderen Religion, die nicht die christliche ist hier. Ich lasse nochmal den ganzen Antiterrorkomplex weg. Sind von daher welche, die nicht zu den Deutschen gehören. Das ist nichts anderes als die Konsequenz jenes kleinen, aber wie die Zeitschrift, mit der ich zusammenarbeite, mal in anderem Zusammenhang sagte, der kleine, aber mörderische Unterschied, der gemacht wird, wenn zwischen Ausländern und Inländern sortiert wird. Im Unterschied zu dem Kommilitonen und zu dem Kollegen, der vorhin hier saß und sich über die Redeweise von Ausländern und Inländern beschwert hat, hätte bei mir jetzt schon wieder Grund zur Beschwerde, geht es ja nicht um die Kritik der Wortwahl, sondern um Kritik der Sache, die mit der Wortwahl bezeichnet ist. Dahinter steht nichts anderes als der staatliche Standpunkt. Wir sind darauf angewiesen, für unsere Zwecke diesen kapitalistischen Laden auf Vordermann zu bringen und in Sachen Wachstum und Souveränität Erfolge zu erzielen, für diesen Laden ein Volk zu haben und zuzurichten, das alle Funktionen verrichtet, die dafür notwendig sind. Und zwar jeder an seinem Platz. Der Arbeiter an seinem Platz, der Unternehmer an seinem Platz. Der Student dort, der Professor dort, der Rekrut dort, der General dort und so weiter und so fort. Und die Sicherheit, dass ein funktionierendes Volk, was auch noch freiwillig all den Funktionen nachkommt, in erster Linie dann zu haben ist, wenn man es von Anfang an im Griff hat. Wenn man von Anfang an Leute zum Staatsvolk erklärt, und zwar rücksichtslos gegenüber dem, ob sie es wollen oder nicht. Es ist eine Zwangsrekrutierung, die Volk herstellt, eine staatliche Zwangsrekrutierung, die merkwürdigerweise die meisten Menschen nicht auf die Idee bringt, irgendwo mal zu fragen, wieso hat mich eigentlich niemand gefragt, sollen sie mich mal jetzt fragen, jetzt entscheide ich mich vielleicht mal ganz neu. Herstellung eines Volkes, Herstellung von so etwas wie Einigkeit des Volkes, getrennt von den Gegensätzen in der Ökonomie, Einigkeit in der Ableistung von Funktionen für das, was den demokratischen Kapitalismus ausmacht. Ich habe es in den beiden Begriffen Zuwachs an Wachstum, Zuwachs an Souveränität nach außen. Dafür braucht es nicht nur dieses Volk, sondern braucht es ein Volk, das all die Funktionen, die vielen, die der Mehrheit der Leute nicht gut bekommen, das sind die Andeutungen, die ich vorhin gemacht habe in Sachen Volksverarmung, freiwillig mitmachen. Der hiesige demokratische Staat ist keiner, wo hinter den Leuten, die morgens zur Arbeit gehen müssen oder morgens zum Arbeitsamt gehen müssen, die sich überlegen müssen, wie sie mit ihrem Hartz-IV-Geld oder mit ihrem Lohn über die Runden kommen, hinter denen nirgendwo eine Gewalt präsent ist, die sagt, du musst. Das Schöne in Anführungszeichen und der Trick der bürgerlichen Gesellschaft, der sie von allen anderen vorkapitalistischen Klassengesellschaften unterscheidet, ist, dass sie es geschafft haben, tatsächlich den Menschen, die Leute, die Dienste für diesen demokratischen Kapitalismus zu verrichten haben, zu einem freiwilligen Mitmachen zu überzeugen. Und das meine ich wirklich ernst mit dem Überzeugen. Das ist Überzeugungsarbeit, die von Anfang an in Schulen und allen öffentlichen staatlichen Agitationsinstitutionen geleistet wird. Das ist eine Überzeugungsarbeit, die keinen anderen Inhalt hat, als sich all das, was hierzulande existiert, entweder als Wohl für die Leute, aber zumindest als ein Mittel, das sie dringend brauchen und ohne dass sie nicht auskommen, vorzustellen. Das kennen alle hier im Raum, vom Sozialkundeunterricht. Nein, Konfirmandenunterricht kommt noch extra. Vom Sozialkundeunterricht, von der Agitation in der Zeitung und so weiter und so fort. Privateigentum. Wer hat in der Schule schon gehört, dass Privateigentum eine ökonomische Kategorie ist, die per staatlicher Gewalt die Leute von den Dingen, die sie für ihr Bedürfnis brauchen, ausschließt? Da werden die Sachen produziert, sind alle da. Das sind Menschen, die haben ein Bedürfnis und zwischen beiden ist eine Trennung. Die Trennung können Sie nur überwinden, wenn Sie der Erpressung folgen, die der Privateigentümer in die Welt setzt, der sagt, du kommst an die Sachen, die ich produziert habe, die hier massenhaft da sind, überhaupt nur heran, wenn du meinen Bedingungen folgst, mir Geld ablieferst, egal ob du es hast oder nicht. Privateigentum ist nicht das, sondern Privateigentum ist ein Segen, hat man gelernt. Es ist der Inbegriff der marktwirtschaftlichen Freiheit. Und obendrein sollen davon auch noch so wahnsinnig gute pädagogische Wirkungen ausgehen wie Erziehung zur Verantwortlichkeit. Ne? Kennt man, Erziehung zur Verantwortlichkeit durch Privateigentum. Pass auf, geh vorsichtig mit dem Zeug um, weil so leicht kommst du nicht wieder ran. Und das als Wirkung des Privateigentums führt zu diesen schönen Sachen, die alle kennen von euch. Das Wohnzimmer der Eltern wird nur Weihnachten und Sonntags geöffnet. Da ist Verantwortung identisch, also als Agitation fürs Privateigentum, eine Sorte Gebrauch der Gebrauchswerte, die Schonung bis Nichtbenutzung einschließt. Eine Verrücktheit. Nur weil es halt hierzulande ein erpresserisches Verhältnis ist, was zwischen dem Bedürftigen und dem Privateigentum aufgemacht wird. Das kann ich jetzt weiter fortführen. Genauso das Geld. Jedermann sagt, ohne Geld geht's doch nicht. Die Frage, wie man eigentlich an Geld das rankommt, ohne dass es nicht geht, wird dabei nicht gestellt. In den Lehrbüchern genauso wenig wie in den Schulbüchern. Und so weiter und so fort. Das ist die Agitation für das freiwillige Mitmachen der Leute bei Funktionen, die überhaupt nur dann ihnen was bringen, wenn sie vorher beigetragen haben zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben, die ihnen gesetzt worden sind, Wachstum voranbringen, Souveränität sichern und so weiter. So. Und die Religion. Die Religion setzt dem Ganzen noch einen drauf. Die Religion ist so etwas wie die Religion, wie sie hier als christliche Religion eingerichtet ist und als die Religionsfreiheit geduldet wird. Nur die, von der rede ich jetzt, die setzt, ich sag's mal so, dem falschen Bewusstsein, was den Leuten von Anfang an eingetrichtert wird, wie sie die Verhältnisse des demokratischen Kapitalismus zu sehen haben, noch ein zweites falsches Bewusstsein obendrauf. Überhöht praktisch das falsche Bewusstsein, was Staatsagitation ist, eine Staatsagitation, die sich im Nationalismus von unten zusammenfasst. Diese Überhöhung des Nationalismus kennt jedermann, aus eigener schlechter Erfahrung, da hört man dann, ja, über Erfolg und Misserfolg entscheidet letztlich ohnehin nur der Höchste, diese eingebildete Geschichte da oben mit dem Bart oder ohne, dessen unergründlicher Wille geschehe, muss man sich mal vorstellen, dein Wille geschehe, dein Wille, ohne dass man weiß, was eigentlich ist der Wille. Keiner sagt, hey, dann will ich aber, wenn ich mich darauf einlasse, will ich aber vorher erstmal wissen, was du willst, hey, lieber Gott. Und dann können wir vielleicht mal drüber streiten. Und dann sage ich, ob ich das will oder nicht. Nein, der Dogmatismus und Fundamentalismus des Glaubens geht davon aus, dass der Wille geschehe. Völlig unabhängig, wie der Wille des Menschen, der dem zu folgen hat, gestrickt ist. Dein Wille geschehe, dein Werk und Wille gilt, heißt es, auf Himmel, im Himmel und ebenso auf Erden. Da wird von vornherein von der Religion, von den christlichen Religionen, die anderen sind da ziemlich ähnlich gestrickt, von den christlichen Religionen gesagt, hey, das ist nicht nur eine Privatsache, eine Spinnerei, sondern die Glaubensartikel, die wir euch verkünden, die betreffen das Erdenleben von euch. Also all das, was ihr hierzulande erfahrt an Erfolgen und Misserfolgen, habt ihr euch zurechtzulegen im Sinne der Religion. Also entweder als Bestrafung eurer Sünden oder bei Erfolg Lohn für gottgefälliges Leben und so weiter und so fort. Das ist die eine Abteilung der Überhöhung der irdischen staatsbürgerlichen Moralagitation, die jeder mitkriegt. Eine zweite Abteilung, die noch ganz wichtig ist, also ich rede jetzt nicht von Leuten, die irgendwie linksgläubig sind, sondern ich rede von dem, was die Kirche ist, was diese Glaubensartikel, was die Quintessenz der Religion ist, davon rede ich. Eine zweite Abteilung, die ausgesprochen wichtig ist, ist, dass die Kirche in vielen Glaubensartikeln davon ausgeht, dass auch die irdischen Herrscher, also diejenigen, die die Staatsgewalt innehaben, letztlich ihren Auftrag vom Allerhöchsten haben und den zu befolgen hätten. Die hiesigen christlichen Religionen sind der Auffassung, das haut schon irgendwie hin. Da gibt es zwar manchmal ein kleines Zerwürfnis in Sachen Kirchenasyl oder was hatten wir noch, Abtreibung, Pille und so weiter. Das sind aber Peanuts im Verhältnis zu dem Gesamtkonstrukt, der heißt, die hiesige Herrschaft, diese demokratische Einrichtung ist letztlich eine, die im Einvernehmen mit unserer Religion, also letztlich von Gott gewollt ist. So sind denn alle nach dieser Auffassung Herrscher und Beherrschte gleichermaßen für einen und denselben unterwegs. Die Religion löscht nochmal zusätzlich unter Berufung auf diese Erfindung, an die da fest geglaubt wird, nochmal das irdische Verhältnis von Herrscher und Beherrschten auf, indem sie sagen, auch die Herrscher, sind letztlich diejenigen, die vom Herrn, die der Herrschaft des Höchsten unterliegen und dessen Willen folgen müssen. Eine brutale Verkehrung des Verhältnisses von Staat und Moral, von Gewalt und Moral ist da unterwegs. Eine Verkehrung, die in der Philosophie reüssiert hat und die man heute noch in jedem aufgeklärten Sozialkundebuch lesen kann. Dass nämlich alles, was hierzulande gilt, letztlich sich Werten verdankt. Und jetzt sind wir bei der Religionsfreiheit. Das ist doch ein von Gott gesandter Wert, der hier eingehalten werden muss. Dass sich die Sache andersrum verhält, dass hierzulande überhaupt nur jene Moral gilt, die passt, und andere Moralismen, die nicht passen, aus dem Verkehr gezogen werden, spielt aber keine Rolle. Ich will mich nicht weiter bei Moral aufhalten, das ist eine extra Geschichte. Nur diese Verkehrung ist die Grundlage dafür, dass hierzulande so eine selbstbewusste Knechtshaltung, ist kein Widerspruch, bei Gläubigen vorhanden ist, die nicht nur das, was mit ihnen passiert, in irgendeiner Weise versuchen zusammenzukriegen mit dem Religionsinhalt, sondern auch das Werk derer, denen sie all das zu verdanken haben, was sie irdisch stört, als Gott gewollt, mehr oder weniger Gott gewollt zu interpretieren haben. Die schönste und letzte Botschaft der Religion heißt, naja, von daher ist Religion im Prinzip eine brutal normale Kompensationsveranstaltung. Die Erfüllung all dessen, was ich mir vorgestellt habe für mein Leben und was ich im Leben nicht erreiche, ist nicht aus dem Verkehr gezogen, Sie ist nur irdisch aus dem Verkehr gezogen. Das war alles Gottes Werk, Prüfung, damit ich dann die Erfüllung meiner, jetzt wird es widersprüchlich, Lebensziele im Jenseits erfahren kann. Das ist eine letzte Grundabteilung, die die Opfer- und Anpassungsgesinnung gläubiger Menschen so brutal deutlich macht. All das, was ich jetzt gesagt habe, betrifft diese funktionalisierte Religion vom säkularen Staat als konkurrierende Macht entmachtet, zur Privatsache erklärt, als zusätzliches Instrument für die Verkündung einer Moral, die tauglich ist, damit die Leute freiwillig all das machen, was sie hierzulande machen müssen. Diese Überhöhung leistet das. Leute ohne Glauben. Entweder brauchen sie das nicht, denen reicht die Staatsmoral selber. Manchmal sind es ja auch Kritiker darunter. Ich hoffe, hier im Saal gibt es nur welche. Oder sie legen sich eine eigene Zusatzmoral in Gestalt von Esoterik oder anderen Religionen zu, Privatreligionen, die dann unter Aberglauben firmieren nur deswegen unter Aberglauben, weil sie von den anerkannten Formen des Aberglaubens nicht so recht geduldet werden. Dieses eingerichtete Verhältnis der Funktionalisierung von Religion ist alles andere als selbstverständlich. Es ist deswegen alles andere als selbstverständlich, weil jede Religion, die sich zur Weltreligion entwickelt hat, wie die 4, 5 Weltreligionen, die wir haben, erst einmal qua Glaubensinhalt für sich selbst moralische Autorität beansprucht. Keine Götter neben mir, keine anderen Götter neben mir. Das heißt also, zunächst einmal sind Religionen, die sich national irgendwo breit machen und die institutionell was hergeben, immer eine Herausforderung für die existierende Staatsgewalt, weil sie als konkurrierende moralische Autorität auftreten. Das Konkurrierende, ich habe es eben schon angedeutet, wird nicht nur deutlich in dem »Macht ihr keine Götter neben mir«, sondern wird auch in dem Fundamentalismus deutlich, der jede Religion auszeichnet. Es ist kein Übergang in der Religion, wie es beim Islam behauptet wird, sondern ein Grundelement jeder Religion, dass sie fundamentalistisch ist. Der Fundamentalismus ist nämlich nichts anderes als die Behauptung der unbedingten Gültigkeit ihrer Glaubenssätze, wenn das nicht fundamentalistisch ist. Kein Pfarrer, kein Pastor sagt im Konfirmationsunterricht, na, wollen wir uns mal darüber unterhalten, ob es das ganze Zeug überhaupt gegeben hat. Nichts da. Der Ausgangspunkt ist, das gab's. Konfirmandenunterricht oder ähnliches Zeug, da wird es eingebimst, dann hat man es zu glauben. Und wenn es hängen bleibt und man noch Kirchgänger wird, ist es umso besser. Also, die moralische Autorität, die die Kirche für sich beansprucht und mit der sie zunächst mal durchaus gegen den Staat oder konkurrierend zum Staat auftritt, hat zum einen die Abteilung dieses Fundamentalismus jeder Religion, der Behauptung der unbedingten Gültigkeit, die sich auch frei macht von Begründungsgeschichten. Wohlgemerkt, es geht ja um Glauben, es geht um Bekenntnisse und nicht um Erkenntnisse. Von daher war die Debatte hier zum Teil streckenweise auch nur der Austausch oder die Entgegnung von Bekenntnissen gegen meinen Versuch, ein paar Erkenntnisse loszuwerden. Die zweite Abteilung, in der der Staat die Religion als Konkurrenz erfährt, ist, dass sie praktisch auftaucht wie ein Ideal vom staatlichen Volk. Gemeinde, Umma, Gemeinde, was ist das? Das ist ein Zusammenschluss der Gläubigen, Das ist eine Parallelgesellschaft von Gläubigen, die unbedingt überzeugt sind von derselben Sache, die man mit dem Entschluss, das glaube ich, zu der Gemeinde dazugehören und nicht erst groß überzeugt werden müssen, wie das Zwangsrekrutieren zusammengesuchte Staatsvolk vom Staat zusammengesucht werden muss. Also nur von dieser Seite her ist die Parallelgesellschaft Gemeinde fast sowas wie ein Ideal. Es hängt zusammen, es lässt sich nicht auseinanderreißen mit all den komischen Festen und Riten, die dazugehören. Von daher stößt so ein Vorhaben eines säkularen Staates wie des demokratischen hier, den Islam ähnlich zu funktionalisieren wie die christlichen Religionen, sie ähnlich zur Privatsache zu machen, ihr also das Recht zu bestreiten, quasi als Konkurrenz zum bürgerlichen Gesetzbuch aufzutreten und zu sagen, nein, meine Leute gehorchen nicht dem bürgerlichen Gesetzbuch, sondern meine Leute gehorchen unseren Glaubensartikeln. Der säkulare Staat, der sagt, erstmal kommt das bürgerliche Gesetzbuch und dann kommen eure Glaubensartikel, aber auch nur dann, wenn sie passen. Er fährt also in der Situation, wo er auf den Islam zugeht, dass die durchaus diesem Anspruch gegenüber, na sagen wir mal, nicht direkt aufgeschlossen gegenüberstehen. Es liegt einfach darin, dass der Islam mit seinen einzelnen Abteilungen durchaus weiß, dass er in diesem und jenem Glaubensartikel, wenn er denn zur praktischen Vorschrift der Gläubigen, also der Muslime gemacht wird, nicht die Zustimmung der hiesigen Staatsgewalt erfährt. Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen widersprechen dem bürgerlichen Gesetzbuch und noch ein paar andere Sachen mehr. Das heißt, die Aufforderung, wir machen, oder der Hinweis von Schäuble und anderen, wir machen euch ein Integrationsangebot, ist für einen überzeugten Moslem erstmal eine Zumutung, weil er muss sich von einigen Sachen verabschieden, die zu seinem Glaubensbestand gehören. Das heißt nicht, dass das Befolgen der Integrationsbemühungen bedeutet, dass sie jetzt ihren Islam sozusagen staatsförmig umpolen müssen. Nein, das nicht. Die Funktionalisierung von Religion braucht so etwas wie Autonomie von Religion, damit sie überhaupt glaubwürdig bei ihren Gläubigen in ihrer Gemeinde agitieren kann für die Vernunft der säkularen Staatsgewalt. Wenn die von vornherein nur daherkäme und nur das vertreten würde, was ex cathedra vom Verfassungsgericht oder von den Parlamenten verkündet wird, wäre der Islam als hiesige Agitationseinrichtung für die Gläubigen unglaubwürdig. Es muss also etwas wie ein Stück Autonomie garantiert sein und trotzdem muss diese Religion bei gewährter Autonomie funktional bleiben. Das ist das Hin und Her, was sich zum Beispiel immer abspielt, wenn es darum geht, wie sieht denn bitteschön ein islamischer Religionsunterricht aus? Der islamische Religionsunterricht, der in Nordrhein-Westfalen, ist er eingeführt oder soll er eingeführt werden? Soll eingeführt werden, ne? Wie sieht es aus? Ihr wisst es doch, oder? Gut, also okay, ich beziehe mich jetzt auf das alles, was in der Botschaft der Deutschen Islamkonferenz, dritte Plenarsitzung, gesagt worden ist. Da sagen Sie klipp und klar, wie Sie dieses Verhältnis von Funktionalisierung einer Religion bei gleichzeitiger Wahrung relativer Autonomie sich vorstellen. Und zwar in Einklang mit der klassischen Deutung des Artikel 7 Religionsfreiheit in klassischer in Übereinstimmung mit all dem, wie christlicher Religionsunterricht geht. Also, erster Punkt. Der Unterricht, steht da explizit drin, muss natürlich mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft übereinstimmen. Autonomie. Da haben die Behörden des, Zitat, weltanschaulich neutralen Staates, da sage ich gleich noch was zu, keine Eingreifbefugnis. Punkt 2. Auch muss die Religionsgemeinschaft nach innen, Zitat, nicht demokratisch organisiert sein. Stelle sich mal vor, katholische Kirche demokratisch organisiert. Wo bliebe denn da unser Papa? Muss nicht sein. Die dürfen ihre eigene Organisation haben. Aber, jetzt kommt Punkt 3, natürlich kann der Staat es nicht hinnehmen, dass der Inhalt des Unterrichts, Zitat, die grundlegenden Prinzipien in Frage stellt, auf denen dieser Staat beruht. Weswegen, viertens, die Ausbildung der Lehrkräfte und die Überprüfung der Unterrichtsinhalte, der Unterricht muss selbstverständlich in deutscher Sprache, abgehalten werden, der staatlichen Schulaufsicht unterliegt, wie jedes andere Fach auch. Das ist diese widersprüchliche Konstruktion, die im Einzelnen entschieden wird an bestimmten Unterrichtsinhalten, wobei das Erste eben kein Schmu ist. Die Grundsätze der Religionsgemeinschaft müssen gewahrt sein. Das ist kein Schmu, sondern das gilt wirklich, weil nur auf diese Art und Weise sowas wie die Glaubwürdigkeit einer autonomen, originären, religiösen Agitation sichergestellt ist. Wenn es mit dem Islam so zugehen würde, wie in der Türkei bisher, wo die Freitagspredigt vom Religionsministerium den Mullahs zugeschickt worden ist, dann ist es unglaubwürdig. Deswegen ja auch inzwischen eine Kehrtwendung von dem Herrn Erdogan beschlossen worden ist. Alles Wichtige darüber, ein wunderbarer Artikel im neuen Gegenstandpunkt Heft 3, Nummer 8 dazu. Also das schließt sich der Sache nach aus, muss aber vereinbart werden. Schulaufsicht, Prinzipien der staatlichen Moral haben zu gelten und trotzdem die Grundsätze der Religionsgemeinschaft müssen gewahrt werden. Zwei Sachen noch zum Schluss. Dann mache ich erstmal Schluss. Der Ruf, dass der hiesige Staat weltanschaulich neutral ist, ist keine Lüge, sondern steht für den Erfolg in der Instrumentalisierung von Religionen für seine Zwecke. Neutral verhält sich der Staat in der Tat zu all jenen Religionsvereinen, an denen er nichts zu meckern hat. So ganz klar. Um die muss er sich nicht kümmern. Da kann er sich raushalten. Da kann er neutral sein. Er kann also gegenüber den christlichen Religionen, bei denen er es geschafft hat, völlig neutral sein. Er lässt ja sogar Atheismus zu. Er lässt sogar bestimmte kleine Gruppierungen zu, wenn sie denn in seinen Kram passen. Den Atheismus, den hat er immer dann am liebsten, wenn er gleich als Lob von Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Toleranz daherkommt, wie wir es hier auf dem Podium vorhin erlebt haben. Dann mag er den Atheismus am liebsten. Natürlich ist es so, dass in der Neutralität, in der Selbstverpflichtung zur Neutralität auch schon immer, wenn man sie so betrachtet, wie ich sie gerade genannt habe, die Grenze der Neutralität eingeschlossen ist. Er begreift es als staatliche Pflicht, dort einzugreifen, zu verbieten oder als Sekte zu entlarven, wenn so eine Religionsgemeinschaft nicht der Ehre der Neutralität des Staates teilhaftig werden darf. Also etwas tut, was dem Staat nicht gefällt. Dann ist Schluss damit. Fußnote dazu. Dieser Umgang führt übrigens dazu, dass Menschen, die mit Religion nichts am Hut haben, Marxisten zum Beispiel, Seminarmarxisten zum Beispiel, die ein bisschen mehr wollen als die kapitalistisch eingerichtete Welt nur mit einer passenden Weltanschauung anzuglotzen, sondern über das Anglotzen hinaus praktisch eingreifen wollen, sofort in Sektenverdacht geraten, in Religionsverdacht geraten und Opfer staatlicher Toleranz werden. Wie die aussieht, weiß man ja. Das ist meine eine Ergänzung noch. Und die andere Ergänzung betrifft nochmal den Islam. Der Islam, mit dem Islam hat es nun seine besondere Bewandtnis. Beim Islam kommen aktuell drei Sachen zusammen, die der Staat versucht, unter einen Hut zu bringen. Erstens ist es eine Religion. Mit der hat er genau das Problem, was ich entwickelt habe. Zweitens wird sie vielfach immer noch von Ausländern vertreten, geglaubt, die also von vornherein als Ausländer dem Verdacht der staatlichen Illoyalität unterliegen. Die ganze Sortierung Inländer, Ausländer, die der Staat durchzieht, ist nichts anderes als die Sortierung an das sind meine, die kriege ich so hin, dass sie mir gehorchen. Leider schafft er das ziemlich. Und das sind die anderen, da muss ich immer aufpassen, dass sie nicht immer noch dem fremden Staat gegenüber loyal sind. Das ist das Zweite. Religion, Ausländer. Und drittens ist jetzt diese Religion in den Verdacht des antiterroristischen Fundamentalismus geraten. Sie ist deswegen in den Verdacht geraten, weil Glaubensbrüder im Nahen Osten, in der arabischen Welt, sich irgendwann die, ich sag's mal kurz, imperialistische Okkupation ihrer ganzen Regionen nicht mehr haben gefallen lassen wollen. Und dagegen, leider falsch, leider im Namen ihres höchsten Propheten, leider mit dem Konzept, der Koran soll als Gesetz gelten, Taliban und so weiter, aufgestanden. 9/11 hat den dritten, ist das Stichwort, das symbolische Stichwort für das dritte Problem, was der hiesige Staat mit dem Islam hat. Deswegen begleitet er auch, das ist vorhin schon mal angesprochen worden, alle so fürchterlich netten Integrationsmaßnahmen, über die ich jetzt ein bisschen was gesagt habe, könnte noch mehr darüber sagen, mit einer anderen Abteilung von Politik, die sich auf dieselben Objekte, die Gläubigen, bezieht. Einer Politik, die schon fast selbst kurz vorm Staatsterror steht und von Chili in drei Abteilungen von Sicherheitsgesetzen eingeführt worden ist und von Chili ergänzt wird in brutalster Weise. So gesehen versteige ich mich zu dem Hinweis, dass die Integrationsbemühungen immer begleitet durch dieses Paket an Sicherheitsmaßnahmen schlimmster Natur, von der übrigens die Inländer nicht ausgeschlossen sind, um das auch gleich mal zu sagen, versteige ich mich zur Behauptung, dass die Integrationspolitik im Letzten nichts anderes ist als die Eröffnung der dritten Front gegen den Terrorismus. Die erste Front ist der Krieg unter Anleitung der Amerikaner. Die zweite Front ist der antiterroristische Kampf nach innen mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Und der dritte Kampf ist der Versuch, die Muslime zu deutschen Muslimen zu machen, zu integrieren, damit sie auf jeden Fall sagen, da mag der Prophet auch noch so sehr angebetet werden, die oberste Autorität bei mir ist Schwarz-Rot-Gold. So, das wollte ich erzählen. Jetzt Debatte. Ja, kann sich irgendjemand mal ein bisschen hier bemühen? Oder wir machen es einfach so. 1, 2, bitte. Nochmal grundsätzlich Religion. Es gibt ja so eine landläufige Meinung, die vertritt, Pass mal auf, kannst du dich mal ein bisschen umdrehen, damit die anderen dich hören? Ah ja, da. Und? Das leuchtet jetzt grün. Dann ist es in Ordnung. Mach mal. Ja, ja. Grundsätzlich nochmal zur Religion. Islam, Christentum und Judentum gelten als sogenannte aggressive Religionen. Also Stichwort Hexenverbrennung, Kreuzzug, Türken vor Wien. Während Hinduismus und Buddhismus kommen ja eher so sanftfötig daher, das heißt nicht imperial und kann man da, oder wie würden Sie das sehen, den Unterschied definieren? Also ich wollte zu diesem Problem der Religionsfreiheit was sagen. Wie soll man es machen? Soll man es verbieten dann, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Oder wie? Das Problem ist, glaube ich, dass die Religion ist ja viel älter als der Kapitalismus. Ja? Also die Religion ist ja entstanden schon ganz früh, weil die Leute gedacht haben, wenn es blitzt, ist halt ein Blitzgott da. Und die Religion hat also sehr, sehr tiefe Wurzeln und der Kapitalismus hat es natürlich perfektioniert noch, sozusagen, dass die Marktkonkurrenz als fremde und entfremdete Faktoren haben die Religion natürlich auch nochmal gestützt in einer gewissen Weise. Also die Ursachen der Religion sind unheimlich tief. Und die Wurzeln, glaube ich, liegen in der Gesamtheit der ausbeuterischen Verhältnisse, die auch staatlich geschützt sind. Das heißt, ein Religionskampf, der an die Wurzeln geht, müsste ein Kampf sein, dass Kapital beseitigt. Und erst wenn das Kapital beseitigt ist, sind die Wurzeln der Religion weg. Jetzt sagt der Marx mal, mit der materiellen, ökonomischen Umwälzung wälzt sich mehr oder weniger langsam der gesamte Überbau um. Und der religiöse Überbau wälzt sich wahrscheinlich nicht so einfach, so schnell um. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Heute, man kann sofort die Kirche enteignen, so wie es die sowjetischen Bolschewiki 1917 gemacht haben, die Religion verbieten. Ist so nicht möglich, sondern richtig, der marxistische Ansatz ist eigentlich den Kampf gegen Religion, den Kampf gegen das Kapital unterordnen, weil das Kapital eigentlich die Grundlage ist, dass die Religion sich heute noch hält. Und das ist der Ansatz. Deshalb haben die Bolschewiki 1917 ein paar Dinge gemacht. Die haben sofort Trennung von Staat und Kirche radikal gemacht. Die gibt es heute in Deutschland nicht. Insofern ist der deutsche Staat auch nicht neutral. Das ist nämlich, wenn jemand die Kirchensteuer nicht zahlt, kommt nämlich die Polizei. Und das ist eine ganz klare Parteinahme für die Staatskirchen. Also das stimmt insofern dann nicht. Das Zweite ist, was man sofort machen kann. Das teile ich aber. Okay. Gegen welches Argument sollte das gegangen sein? Weil dass der Staat neutral ist. Er ist nicht in jeder Hinsicht neutral. Er nimmt Partei. Er zieht die Kirchensteuer ein, ja. Ja. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich sofort die Kirchen enteignen kann, und das wurde auch gemacht da in der Sowjetunion. Und das dritte ist natürlich, das Grundlegende ist natürlich, wenn ich eine neue Gesellschaft aufbaue, wo die Leute wirklich ihr Schicksal in eigenen Händen haben, und wenn ich das mit atheistischer, wissenschaftlicher, materialistischer Propaganda verbinde, ist das der Weg, um der Religion auch noch das Wasser abzugraben. Und heute, glaube ich, was kann man heute machen, wo nicht sozusagen einen bürgerlichen Staat haben, die Trennung von Staat und Kirche muss man fordern. Man muss natürlich jedes Privileg, also muss dieses Staatskirchenwesen bekämpfen. Natürlich muss man wissenschaftliche Propaganda machen. Jetzt, zum Anlass des Kongresses. Was ist denn da los mit diesem Moscheebau und so weiter? Da geht es in Wirklichkeit ja nicht um Religion. Es geht den Nazis nicht drum, um islamische oder diesen Rassisten nicht um Religion, sondern es geht ihm um ihren Rassismus durchzusetzen, und das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und da ist das Problem, wie man sich dazu verhält. Ich meine, du hast gesagt, der Angriff auf die Moschee, Freiheit, eine Moschee zu bauen, heißt nicht, dass ich mich für die Freiheit Moscheebau einsetze. Ja? Ja. Ich muss mich meiner Meinung nach heute einsetzen für die, wenn Gleichberechtigung aller Religionen, so, man kann sie nicht verbieten. Wenn es eine Gleichberechtigung der Religion gibt, muss es das Recht und die Freiheit geben, eine Moschee zu bauen. Anders gesagt, 1938, wenn die Nazis die Synagogen stürmen, stelle ich mich, wenn ich kann, mit anderen Menschen davor und verhindere den Sturm der Synagogen und schlage die Nazis zurück und verteidige das Recht der jüdischen Bevölkerung, ihre Synagoge zu haben. So verteidige ich, wenn es notwendig ist, und es ist notwendig, das Recht der muslimischen Bevölkerung, ihre Kirche zu haben. Wenn ich das nicht tue, gebe ich der rassistischen Politik praktisch grünes Licht. Kann ich vielleicht mal direkt dran anschließen. Du hast eine erstaunliche Kehrtwende gemacht in deinem Beitrag, dass du am Anfang mit der Religionskritik begonnen hast. Und am Schluss bist du da, dass du die Religionsfreiheit hochhältst als ein Gut und damit die Religionsausübung. Ja, so hast du doch am Schluss als Durchgangspunkt. Das haben wir auch eben. Ja, gut. Das haben wir auch eben vom Podium gehört. Da gab es die Verteidigung der Religionsfreiheit. Das ist ein Wert, für den sich Linke einsetzen müssen. Da wurde das, das ist ja ein Treppenwitz, gleichgesetzt mit Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit gleichgesetzt mit der Freiheit zur Verbreitung linker Kritik. Deshalb müssten wir für die Religionsfreiheit sein. Jetzt ist doch gerade an den Ausführungen, die hier kamen und die ich, wo ich den Eindruck, nein, ich wollte dich nur hinweisen, dass ich da auf ein Argument von dir Bezug nehme, dass du gesagt hast, das teilst du, dass es bei der Religionsfreiheit darum geht, dass der Staat nicht einfach sagt, glaubt, was ihr wollt, trefft euch in den Gotteshäusern, die euch passen, sondern dass es darum geht, die Religion in Dienst zu nehmen, dass sie einen staatsnützlichen Dienst zu leisten hat. Wenn man das so theoretisch nicht glaubt, diese ganze Moschee-Affäre hier in Köln, die ist doch der schlagende Beweis dafür, dass nicht einfach ein Islami seinen Gott da verehren darf und sich dafür ein Gebäude errichtet, wo halt die Stahlträger oder was sonst da baurechtlich zu genehmigen ist, stimmen muss. Man sieht doch an der ganzen Affäre, die ja auch in ein bundesweites Programm eingebaut ist, dass die Religionsfreiheit nicht heißt, glaubt, was ihr wollt, sondern es wird überprüft, dass hier eine staatsnützliche Leistung von dieser Religionsgemeinschaft erbracht wird. Und genau dafür ist auch diese integrationspolitische Linie, Islamkonferenz und so weiter gedacht, dass sie aus ihren Hinterhöfen rauskommen, dass sie in Deutsch predigen, dass das Ganze transparent ist, dass dokumentiert ist, wer ist da der Träger dieser Moschee-Sache und der anderen Versammlungsräume, wen kann man da haftbar machen. Da müssen die Mullahs, die Imame oder wer da predigt, müssen darauf achten, das sind alles Forderungen der Integrationspolitik. Wer führt da extremistische Reden? Welche zugereisten Hassprediger treten da auf, bilden Gemeinden? Also man muss sich das mal vorstellen, das ist diese Integrationslinie, die offizielle, die von Köln, also von der Kölner Mehrheit des Stadtrates, befürwortet wird. Das heißt, Indienstnahme auch als der Prüfstein, wer daran scheitert, also DITIB bekommt eventuell oder hat ja jetzt den Zuschlag erstmal bekommen, aber andere Vereine, da muss sich erst noch rausstellen, ob die Moscheen gründen dürfen. Und wer sich diesem Gebot nicht unterwirft, diesem Integrationsgebot, hat Deutschland zu verlassen. Ja, pass auf, und diese integrationspolitische Linie, die hier vertreten wird, die wird von Schrammer bis zu den Grünen und CDU ist ja nicht dabei als Partei in dem Fall. Das ist der Konsens hier, das zu schützen, diese Linie vor einem Ausgrenzungsrassisten, den einige Rechtspopulisten hier stimmungsmäßig hochleben lassen wollen. Und da ist es doch etwas absurd, da sich einzureihen, blockademäßig, wo der Oberbürgermeister schon gesagt hat, er wird diese Veranstaltung auch blockieren. Da steht man als Linker, schützt also diesen integrationspolitischen Kurs, eventuell sogar Arm im Arm mit dem SPD-Abgeordneten und mit dem Bürgermeister der Stadt Köln. Ich will auch noch mal was sagen. Gleich im Anschluss dazu. Also erstens finde ich das richtig, was du gesagt hast. Man muss noch eine Differenzierung machen. Die Religionsfreiheit bezieht sich nicht auf das, was die einzelnen Menschen glauben. Da kann er sowieso nichts machen. Was ich mir zu Hause an Blödsinn ausdenke, das kann er gar nicht kontrollieren. Wenn er das jetzt auch noch gewährt, die Freiheit, dass ich das darf, was ich sowieso mache, was er gar nicht verhindern kann, wenn er das gewährt, dann leuchten bei mir die roten Lämpchen auf. Wieso will er mir, das gilt übrigens für Meinungsfreiheit genauso, wieso will er mir etwas gewähren, was zu meinem ganz normalen, zu meiner ganz normalen falschen oder richtigen Verstandesbetätigung gehört? Offensichtlich gewährt er es, weil er einen Kontrollbedarf hat. Sonst würde er Sachen nicht gewähren, die selbstverständlich sind. Und der Kontrollbedarf in Sachen Religion bezieht sich auch nie auf das, was die Einzelnen glauben, sondern immer auf die Institution Kirche. Auf diese Gemeinde mit ihren Einrichtungen, die auch, der Hinweis auf Geld ist völlig korrekt, die auch über Pfründe verfügen, die auch eine gewisse institutionelle Macht darstellen. Denen erlaubt er unter der Voraussetzung, dass sie funktional sind, die Freiheit der Religionsausübung. So, also es geht immer um die Kirche. Und wenn man sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennt, dann weiß man, das waren immer heftige Kämpfe, bis auch die christlichen Religionen es anerkannt haben, dass sie einen höheren Herrn, irdischen höheren Herrn zu akzeptieren haben. Die haben sich inzwischen wunderbar arrangiert. Wie das mit dem Islam weitergeht, muss man halt abwarten, da will ich keine Prognosen stellen. Das ist das Erste, was ich sagen will. Das Zweite, dein Hinweis auf Neutralität stimmte, hebelt aber mein Argument nicht aus. In der Tat, kein Mensch kann das Argument Neutralität als generelle Haltung gegenüber der Kirche durchhalten, wenn er weiß, einer der wichtigsten materiellen Grundweiler der ganzen Religion, nämlich das Geld, dafür sorgt der Staat. Das ist sozusagen, ich drücke es mal ein bisschen warenmäßig aus, das ist sozusagen der Lohn dafür, dass die Kirche sich staatsnützlicher Moral unterwirft. Dafür garantiert er das Einziehen der Steuer. Man stelle sich nur mal vor, die Gläubigen müssten es selber machen und am Monatsende hingehen, da käme nur ein Bruchteil von dem zustande. Von daher ist es was. Ich will noch zwei Sachen sagen. Kleinen Moment. Ja, ich komme sofort auf USA. Da komme ich sofort. Neutral habe ich gemeint in dem Sinne, wenn du spurst mit deiner Religion, dann rede ich dir nicht rein. Das ist die Dialektik von Neutralität. Deswegen gibt es diesen Ausdruck im Grundgesetz von weltanschaulich neutralem Staat. Den Betrug will ich gerade da, ich will es ja nicht ernst nehmen, sondern ich will sagen, was ist denn der Inhalt an dieser Sorte? Es ist eine Betrugskategorie. Aber die Betrugskategorie heißt nicht, er ist nicht neutral, sondern unter welchen Umständen ist er denn neutral, wenn er es sich leisten kann? Das ist übrigens genauso in der Schule, ne? Genauso in der Schule. Wenn die. Ja, jetzt komme ich zu deinem ersten Argument. Das würde ich ein bisschen anders sehen als du. Jetzt mal nicht historisch gedacht. Einem muss auffallen, jetzt komme ich zu Amerika, einem muss auffallen, dass hierzulande eben nicht nur die beiden großen christlichen Religionen, sondern schon ein bisschen was anderes auch. Selbst habe ich gesagt, der Atheismus erlaubt es. Amerika, der große Freiheitsstall, da gibt es so etwas wie große Religionen, die sowas wie das moralische Fundament nochmal extra darstellen. Nicht. Weil Tausende von kleinen Religionen und Sekten, um die der Staat sich nicht groß kümmert. Wenn die irgendwann sich bewaffnen und nach Washington ziehen, dann ist es ihm auch zu viel. So, daraus ist ein Schluss zu ziehen. Der Schluss geht anders als deiner. Der Schluss heißt, der Staat versucht, Religion zu benutzen, aber er ist nicht auf Religion als zusätzliche Überhöhung der moralischen Staatsagitation, die er sowieso immer leistet, angewiesen. Und das fällt beim einen Staat ein bisschen mehr so aus wie hierzulande und beim anderen Staat fällt es ein bisschen anders aus wie in den USA. Deswegen kann ich dir nicht ganz zustimmen, dass man erst den Kapitalismus abschaffen muss, um die Religionen abzuschaffen, obwohl der Hinweis darauf, die Abschaffung des Kapitalismus räumt in den Köpfen von den Leuten noch längst nicht auf, da ist was dran. Noch ein Punkt mit den sanften Religionen. Ich kenne mich mit Hinduismus und Buddhismus nicht so sehr gut aus. Deswegen kann ich keine endgültige Antwort geben. Ich weiß nur aus der jüngeren Geschichte, kennen wir nicht die Bilder aus dem Fernsehen, wo die gelb gekleideten buddhistischen Mönche auf der Straße waren und so eine halben Aufstand da angezettelt haben? Naja, so sanft war das auch nicht. Ich will gar nicht darüber reden, ob die Recht oder Unrecht hatten. Also da gibt es den Übergang bei denen genauso. Weitere Differenzen, über die kann ich nicht sagen, vielleicht kennt sich jemand da aus. So, jetzt wollte er noch was sagen und dann er. Nee, das wollte ich nur kurz das sagen. Okay. Ich wollte nur mal auf ihn Bezug nehmen. Sri Lanka gibt es ja den Bürgerkrieg, den bekannten Bürgerkrieg zwischen Hinduisten und, was war das andere? Buddhisten. Ja, und der größte Staat dieser Erde, das ist ja Indien bekanntlich, ist wie zustande gekommen? Durch einen Religionskrieg mit den Muslims. Hinduisten haben sich mit Moslems bekämpft. Weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht noch? Und der Kaschmir-Konflikt, vielleicht kennst du den auch. Wer kämpft da gegeneinander? Da sind fanatische Hinduisten, die sich kloppen mit den fanatischen Islamisten. Das war's. Ich will noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der ist mir sehr wichtig. Den ich vorhin schon entwickelt hatte. Wenn Marx davon spricht, dass Religion das Opium des Volkes ist, dann hat er genau das gemeint, was ich vorhin erklärt habe, als das ist nochmal die religiös-sittliche Überhöhung jenes falschen Bewusstseins, was sowieso Tag aus, Tag ein den Leuten als Resultat ihrer Praxis im Kapitalismus und als Resultat der Erziehung, der sie unterliegen, eingetrichtert wird. Dieses Verhältnis, das eine falsche Bewusstsein als notwendiges Falschdeuten der Lage der Menschen im Kapitalismus und des trotzdem freiwilligen Mitmachens, findet in der Religion nochmal diese Überhöhung, die ich vorhin an den Beispielen »Dein Wille geschehe« im Himmel als auch aus Erden, diesen vier Punkten erklärt habe. Und wie gesagt, daraus habe ich den Schluss gezogen in der Antwort auf dich, welche Rolle jetzt die Überhöhung jeweils spielt, das hängt davon ab, wie der Staat es sieht und wie sehr er sich auf seine eigene Staatsagitation verlässt. Ach so, noch ein letzter Punkt. Hier, was du am Schluss gesagt hast. Es ist jedoch bekannt, wenn ich mal davon ausgehe, dass alle Linken bis hin zu den Kommunisten oder den Seminarmarxisten, dass es doch denen irgendwie darum geht, ein besseres Leben, also diese Grundkategorie des Materialismus, für sich Wirklichkeit werden zu lassen. Da muss man wissen, es gibt keinen ausgesuchteren Feind des Materialismus als Religion. Größeren Gegensatz zwischen Materialismus von Linken, die nichts anderes wollen, es soll ihnen hier auf Erden und nicht erst irgendwo jenseits, was es hier sowieso nur als Erfundenes gibt, besser gehen. Keinen größeren Gegner dieses schlichten Konzepts als Religionen. Und zwar alle. Deswegen reicht mir selbst das schon, um zu sagen, ne, mit der Bande will ich nichts am Hut haben. Und ärgere mich über, in Köln war das neulich, ne, diese Jugendgeschichte da, wie sie diesen Kinderverführern da alle hinterhergelaufen sind. Fürchterlich. Also von dem Gegensatz, den du jetzt gesagt hast, der Materialismus der Linken, der so sehr im Gegensatz ist zur Religion. Das würden ja, glaube ich, viele Linke unterschreiben. Aber trotzdem, gleichzeitig, sagen doch viele Linke, die Glaubensfreiheit ist das, was wir auch verteidigen müssen. Und da hast du jetzt zwar vorhin schon was dazu gesagt, aber wenn du da nochmal eine Zusammenfassung machen könntest, weil es ist ein Ding, was einem immer wieder begegnet. Zwei Sachen dazu. Ich erlaube jetzt mir auch mal ein kleines historisches Detail. Weimarer Republik, Übergang zur faschistischen Diktatur. Was haben die Kirchen da eigentlich gemacht? Sind sie massenhaft zu den Kommunisten übergelaufen? Zu den Sozialisten übergelaufen? Oder sind sie massenhaft, haben sie massenhaft ihren Frieden mit den Kommunisten gemacht? Mit ganz wenigen Ausnahmen, die kann das Schulbuch heute an einer Hand abzählen, sind sie alle zu den Christen, zu den Faschisten übergelaufen. Lag nicht am Kapital. Das ist aber jetzt nur das Historische. Zu der Glaubensfreiheit nochmal das Argument, was er auch nochmal unterstrichen hat. Man muss mal aufpassen, dass Glaubensfreiheit nicht heißt, glaub, was du willst. Glaubensfreiheit als staatliche Erlaubnis, als Erlaubnis der obersten Gewalt über das, was hierzulande gilt und was nicht. Wenn die oberste Gewalt sagt, du mit diesem Glauben, das darfst du, deine Kirche ist hier akzeptiert, fällt unter Artikel 7, dann ist das erstens von vornherein eine Sortierung, die er schon vorgenommen hat. Wer sagt, du darfst das mit der Kirche, der sagt zugleich, bei dir habe ich keinen Verdacht, dass der Fundamentalismus der Religion mal irgendwann gegen mich aufsteht. Den Verdacht habe ich noch beim Islam. Deswegen ist es die Frage, ob die Glaubensfreiheit wirklich verdient. Also Glaubensfreiheit ist immer die Erlaubnis einer Staatsgewalt. Und wenn die sagt, du darfst, dann gibt sie nicht für alles frei, sondern hat vorher eine Entscheidung getroffen, inwieweit sie das für sich brauchen kann. Und wenn das der Maßstab ist, lauert darin auch immer die dauerhafte Kontrolle. Na, und ihr wisst, beim Kirchenasyl war da auch gesagt, ne, Schluss aus. Das nicht. Das will ich nicht. Übrigens, wem an der Stelle sowas wie Befreiungstheologie einfällt. Die Befreiungstheologie ist ja innerhalb der Kirche schwer angefeindet. Und wer sich zum Freund der Befreiungstheologie macht, der müsste sich mal die Frage stellen, warum es eigentlich keine Theologie gibt, die einen von Kapitalismus befreien will. Die gibt's nicht. Hochinteressant. Das reicht mir als Antwort. Doch, die Befreiungstheologie, da sind da einige. Nein, vom Kapitalismus wollen sie nicht. Ach. Sonst wären sie doch hier genauso tätig. Sonst hätten sie doch in den Metropolen des Kapitalismus ihr erstes Agitationsfeld. Nein, die wollen, dass es den Leuten ein bisschen besser geht da in Lateinamerika, weil dass der Mensch überhaupt ein bisschen ein Essen auf dem Tisch hat. Das ist nun mal die Voraussetzung für das Glauben. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das ist die Moral der Befreiungstheologie. Deswegen haben sie was gegen Sorte, die Herstellung von absolutem Pauperismus, weil damit auch die Grundlage ihrer Agitation entfällt. Das ist die gesamte Befreiungstheologie. Wie gesagt, sonst müssten sie hier tätig sein. Gut, mein letzter Satz, ich habe das, was ich heute erzählt habe, auch in Thesen formuliert, die habe ich aber bis gestern Abend, an denen habe ich ja bis gestern Abend rumgebastelt, deswegen konnte ich sie nicht mehr schicken. Ich stelle die in meine Homepage, genauso wie die anderen Thesen, Homepage www.fhüsken.de, da gibt es eine Seite, die heißt Lose Texte. Da werden in den nächsten Tagen die beiden Sachen draufstehen. Okay, danke schön. Tschüss.